Der Rahmen für den ersten Gipfel der EU-Mittelmeeranrainer stimmte. Im Säulenrund des neoklassizistischen Sabion gaben die Staats- und Regierungschefs ihre Statements ab. Matteo Renzi schien das Ambiente inspiriert zu haben. In Zeiten der Wirtschafts- und Flüchtlingskrise müssten die europäischen Werte wieder neu belebt werden, so der italienische Ministerpräsident. Das echte Ergebnis dieses Treffens ist eine Idee vom Mittelmeer als Ort, wo Europa sich von der besten Seite zeigt, im Sinne von Werten, Esprit, Kultur, Erziehung. Wir sind in einer Phase, in der Europa nicht einfach weiter nur aus Regeln, technischen Dingen, Finanzen und Austerität bestehen darf. Vom Neuanfang in der EU sprachen auch die anderen Teilnehmer der Runde, aber es gehe ebenfalls um konkrete Beiträge zum EU-Gipfel in der kommenden Woche in Bratislava, etwa bei den Themen Sicherheitspolitik und Migration, sagte der französische Präsident François Hollande. Die südlichen EU-Länder waren in den vergangenen Monaten mit konkreten Problemen konfrontiert, speziell in der Frage der Migration und der Flüchtlingspolitik. Wir werden beim Gipfel unsere Überlegungen einbringen zu den Fragen der Sicherheit, des Schutzes unserer Grenzen und der Migrationskontrolle, ohne dabei das Recht auf Asyl zu beeinträchtigen. Konkret sprach Hollande die bessere Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern an. Durch einen Entwicklungsplan sollen Fluchtursachen vor Ort bekämpft werden. Zentrales Thema des Treffens war die Wirtschaftspolitik. Wie erwartet übten die Teilnehmer des ersten Südgipfels Kritik an der sogenannten Austerität. Nur Sparen in der Wirtschaftskrise sei der falsche Weg. Der Schwerpunkt müsse auf Wachstum liegen, so Gastgeber Alexis Tsipras. Wir brauchen substanzielle Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens unserer Bürger. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, die Wachstum und Beschäftigung fördern und die maßgeblich dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der europäischen Bürger zu erhöhen. Vor dem Treffen war spekuliert worden, ob jetzt eine Front des europäischen Südens gegen die Sparpolitik der nördlichen EU-Länder entstehen könnte. Aber darum gehe es nicht, sagte der griechische Ministerpräsident. Im Gegenteil. Wir sind und bleiben eine Initiative des Dialogs mit dem Ziel, Europa näher zusammenzubringen, nicht zu spalten. Mit dem Ziel, eine neue Einheit zum Vorschein zu bringen, eine Einheit durch die Bekämpfung von Ungleichheiten. Das hatte Vorrang in der Diskussion heute. EU-MED heißt das neue Gipfelformat der Mittelmeeranrainer. Es soll keine einmalige Veranstaltung bleiben. Das nächste Treffen der sieben Länder werde in Portugal stattfinden, kündigte Alexis Tsipras an.